Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt, das würde ich nie wieder tun. Was würdet ihr nie wieder tun? Also ich gehöre zu den Menschen, die nicht mit Edith Piaf singen würden oder singen könnten, je ne regrette rien. Also ich bereue nichts. Ich bereue eine ganze Menge in meinem Leben, was ich gemacht habe, was ich getan habe, was ich gesagt habe. Was würdet ihr nie wieder tun? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Andreas, und Andreas ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Ja, es gibt etwas, was ich nie wieder tun würde. Nämlich? Und zwar für einen Nachrichtendienst arbeiten. Für einen Nachrichtendienst arbeiten? Ja, ich war also IM für den Staatssicherheitsdienst der DDR. Mhm. Und zwar seit von 1970 bis zur Wende, bis 89. 19 Jahre. 19 Jahre, ja. Mhm. Und da kann ich nur sagen, je regrette. Mhm. Ich bedauere sehr. Was hast du genau gemacht? Ich musste also die Grenzanlagen von westlicher Seite aus fotografieren, Polizeidaten, also Namen, wer wo arbeitet, durchgeben, ne, auch vom BGS. Das war ja alles öffentlich zugänglich. Mhm. Die ganzen Zeitungen von hier rübergeben, bei Treffs mitnehmen. Mhm. Ich bin auch über die grüne Grenze gegangen, um diese Treffs nachher von den Sicherheitsbehörden westlicher Seite aus nicht dass sie nicht aufmerksam wurden, werden sollten. Ne? Mhm. Bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Mhm. Und 1989 war dann Schluss. Dann habe ich gedacht, der Kelch geht an mir vorüber, dass also keiner mich enttarnt. Aber das war leider ein Irrtum. Im Dezember 1993 stand morgens um 6 Uhr die Polizei und Staatsanwalt hier in der Wohnung. Mhm. Bist du vor Gericht gekommen? Ja, ich habe 2 Jahre auf Bewährung gekriegt, weil ich der Erste war, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so viel gekriegt, sagt mein Anwalt. Mhm. Und das Ding ist auch gelaufen, ich habe das verarbeitet. Mhm. Sag mir mal bitte genau, was du im Besonderen bereust an dieser Tätigkeit. Ich bereue, dass ich mich darauf eingelassen habe und mich nicht meinen Eltern anvertraut habe. Wie deinen Eltern anvertraut hast? Dass du denen das nicht erzählt hast? Ja, oder? Die hätten mir vielleicht da rausgeholfen aus diesem Teufelskreis. Mhm. Nun gibt es ja viele ganz üble Geschichten von IMs, die gezielt Menschen ausspioniert haben und verraten haben. So wie du es bisher gerade geschildert hast, ist das ja bei dir nicht der Fall gewesen. Nein, das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Und das ist auch das Gute daran. Ich kann also, wenn wir uns jetzt hier live gegenüber säßen, dir in die Augen gucken. Ich habe also niemandem an Leib und Leben geschadet. Und das ist für mich ganz entscheidend. Du hast niemanden verraten, du hast niemanden denunziert. Wegen dir ist niemand ins Gefängnis gekommen. So ist es. Oder gar gefoltert worden, weiß ich was. Auf keinen Fall. Ich habe das auch bewusst ganz klein gehalten, weil ich ja immer damit rechnen musste, enttarnt zu werden. Fast 20 Jahre hast du das gemacht. Ja. War das deine Haupttätigkeit? Nein, nein, meine Haupttätigkeit ist ein Job wie deiner. Ich war also bei der Presse. Du warst bei der Presse. Und diesen Job habe ich verloren dadurch, ne? Das ist ja aufgeflogen hier. Hast du ihn verloren. Ja, ja, das ging ja wie ein Lauffeuer. Also du warst während dieser Zeit in der DDR bei der Presse tätig? Ja. Was hast du genau gemacht? Ja? Ich war in der Kommunalpolitik. In der mein Schwerpunkt war Kommunalpolitik. Kommunalpolitik. Lokalzeitung, ne? In der Zeitung, ja. Mhm. Wie viele Stunden hast du so in der Woche mit IM-Tätigkeiten zugebracht? Also, das kann man gar nicht in Stunden aufrechnen. Das war vielleicht eine Stunde. Ich habe das alles nur nebenbei gemacht, ne? Während meiner Fahrten. Was hast du dafür bekommen? Welchen Nutzen hattest du davon? Also Nutzen, wir haben uns etwa 3-mal im Jahr getroffen und das gab jedes Mal 2000 Mark. Die sind so im Haushalt mit weggeflossen, ne? Also reich. 2000, nicht. Aber nicht 2000 D-Mark, sondern 2000? Nee, 2000 D-Mark. Deutsche Mark. Westmark, also. Westmark, ne? Ja. Und die sind so im Haushalt mit weggeflossen. Meine Frau sagte hinterher, wenn du wenigstens ein paar Millionen gekriegt hättest, die auf Schweizer Konto hätten, aber so. Aber nicht. Meine Frau wusste auch nichts davon, das war auch gut so. Es wusste in der Zeit niemand aus deinem privaten Umfeld etwas davon. Niemand hat etwas gewittert. Niemand. Deine Frau, mit der du zusammengelebt hast. Wenn ich Funkverkehr abgehört hatte über so ein spezielles Radio, dann habe ich Kopfhörer aufgehabt, also konnte das gar keiner mitkriegen. Ne? Warum hast du das gemacht? Weil die gesagt haben, meine Eltern sollten doch keinen Unfall erleiden, wenn die wieder in die DDR einreisen. Und das wollte ich doch nicht. Meine Tante wohnt immer noch da. Moment, wenn wie in die DDR einreisen? Deine Eltern lebten also nicht in der DDR? Doch, aber erst 57 im Westen. Mein Vater kommt aus Cottbus und meine andere Familie aus dem Harz. Mhm. Alles in der DDR. Mhm. Ne? Mhm. Und Oma und Opa wohnten noch da. Deshalb war ich als Schüler immer zu Besuch dahin. Also man hat dich erpresst. Man hat mich erpresst mit der Verwandtschaft. Ne? Mhm. Das heißt also, im Prinzip hat man dir gesagt, wenn sie das nicht machen, kann es sein, dass ihren ganz nahen Verwandten etwas zustößt. So ist ein fingierter Autounfall beispielsweise. Man hat es nicht direkt ausgesprochen, sondern hat gesagt, du willst doch nicht, dass deinen Eltern was passiert. Mhm. Ne? Also musst du auch mal was für uns tun. Ich rechne es gerade mal nicht so ganz genau zurück. Als man dich angesprochen hat, wie alt warst du da? Da war ich 19. 19. Wer hat dich angesprochen? Das war ein Mann von der Staatssicherheit, natürlich mit schwarzen Namen. Mhm. Der kam erst 2 Sommerferien vorher zu meiner Tante. Mhm. Hat gefragt, na, wie gefällt es denn in der DDR? Ist doch gut. Mhm. Komm gern zu meiner Verwandtschaft hierher. Das ging 2 Sommerferien lang. Und beim dritten Mal ließ er die Katze aus dem Sack. Mhm. Ne? Da haben wir uns allein ins Wohnzimmer setzen müssen und dann hat er gesagt, so und so. Jetzt habe ich glaube, ich bin gerade einem ganz großen Missverständnis erlegen. Du hast während dieser Zeit gar nicht in der DDR gelebt. Nein. Du warst in Westdeutschland. Jetzt verstehe ich das. Nee, nicht aus der DDR hierher. Ich habe hier in Westdeutschland gearbeitet, sonst hätte ich ja auch nicht die Grenzanlagen vom Westen aus fotografiert. Vom Westen, ja, ist klar, ja. Was hast du denn damals über das DDR-Regime an sich gedacht, wirklich gedacht? Damals war ich eigentlich noch viel zu unbedacht, muss ich sagen. Was das für eine Krake war, diese Staatssicherheit, habe ich ja erst hinterher erfahren, nach der Wende, als alles aufgedeckt worden, dass sie tatsächlich zu Morden fähig gewesen sind. Aber das finde ich ein sehr seltsames Argument. Wir haben doch nun genügend Informationen über die DDR bekommen hier im Westen. Dass du das erst kapiert hast, nachdem die Mauer gefallen ist? Nein, das wahre Ausmaß, habe ich gesagt, habe ich erst kapiert, nachdem die Mauer gefallen ist. Das kam ja also alles auch raus. Ne? Ja, aber die muss doch bewusst gewesen sein, auch als 19-Jähriger schon, dass du es da mit einer Diktatur zu tun hast. Das ist klar, das habe ich schon gewusst. So, da stand mir meine Verwandtschaft höher als diese Tätigkeit. Ne? Und du hast nie irgendwie überlegt, dich an unsere Polizei oder unseren Geheimdienst zu wenden, mit einem Hilferuf, was soll ich machen, ich werde hier eventuell erpresst oder ich werde erpresst. Ich war nah dran. Ich hatte einen guten Freund beim Zoll und wir waren sehr gut befreundet. Und da war ich paar Mal haarscharf dran. Aber der letzte Kick hat mir noch gefehlt, um mich ihm anzuvertrauen. Hätte ich das gemacht, wäre es alles anders gelaufen. Da wäre ich heute noch bei der Presse. Also für dich auch eine ganz klare Sache jetzt zu unserem Thema. Das würde ich nie wieder tun. Ich würde nie wieder in meinem Leben so etwas machen. Auf gar keinen Fall. Ich kann auch nur jedem abraten, wer angesprochen ist, von welchem Geheimdienst auch immer. Lasst die Finger davon. Vertraut euch gleich Behörden an. Danke für den Anruf. Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss. Es geht weiter mit Jens und Jens ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Jens, guten Morgen. So, das ist jetzt etwas ungewohnt. Ich sehe dich jetzt erstmal, muss mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ja, okay, jetzt habe ich Augenkontakt. Ja, du siehst mich, ich sehe dich leider nicht. Das würde ich nie wieder tun, heißt das Thema. Ist richtig, das würde ich nie wieder tun. Ich weiß nicht, du hast ja bestimmt eine Vorgeschichte so Backup gekriegt. Nein, ich weiß gar nichts von dir. Du musst von ganz vorne anfangen, weil die Leute, die uns zuschauen und zuhören, wissen ja auch nichts. Ich auch nicht. Ach so. Also es ist Folgendes gewesen. Ich habe eine lange Beziehung gehabt und eine homosexuelle Beziehung. Mhm. Und dieses 1986 habe ich den Menschen kennengelernt, also meinen Freund. Mhm. 1987 ist er an AIDS erkrankt. Mhm. Und ich habe aus Liebe heraus einfach mit ihm weiter so zusammengelebt, als ob nichts gewesen wäre. Ich habe die Krankheit nicht ignoriert, ich habe mich auch informiert. Ich habe alles getan, was man tun konnte. Nur ich habe eben eins nicht getan, ich habe ihm nicht verhütet. Und ich habe mit ihm also über weitere 5 Jahre, also 92 ist er verstorben, mit ihm ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Hast du dich infiziert? Ich habe mich nicht infiziert. Hast du dich nicht infiziert? Hunderte von Nachuntersuchungen, also hunderte, ich übertreibe jetzt, aber es sind mindestens 50 Nachuntersuchungen bei mir erfolgt, weil ich hatte mir auch eine Gonorrhoe zugezogen. Eine was? Eine Trippe zugezogen, da war er schon positiv, das muss 88, 89 gewesen sein. Und da hatte ich mir natürlich nun gedacht, nun hast du dich infiziert. hatte ich nicht. Ich hatte mich mit der Grundschule. Also ein Riesenglück hast du gehabt. Bitte? Ein Riesenglück hast du gehabt. Ich habe ja. Ein fast gar nicht zu begreifendes Glück. Meine, fünf Jahre mit jemandem ungeschützt schläft, dass du es dir nicht dann auch geholt hast. Das haben mir die Ärzte auch gesagt. Ja. Und ich habe also eigentlich auch im Nachhinein, also jetzt gerade, ich bin jetzt, wie gesagt, 35, ich sind 86, also wie gesagt, 92 ist er verstorben. Also nur um das Bild mal zu vergleichen, also die letzten sexuellen Kontakt hatten wir 2 Wochen vor seinem Tod. Der hat natürlich darauf bestanden, dass wir zusammen in der Badewanne gesessen haben. Also jetzt hast du gerade gesagt, dass du aus Liebe, aus Dummheit, also damals, ich weiß nicht, ich würde es heute nicht wieder tun. Ja, nun gut, das ist die heutige Interpretation, Dummheit. Wie hast du es denn damals für dich gesehen? Hast du es damals aus Liebe getan? Nochmal, ich habe deine Frage. Das ist deine jetzige Interpretation, die Dummheit. Hast du es denn damals aus Liebe getan? Ja. Ja, das meinte ich damit. Also nein, es ging nicht. Meine Eltern waren eingeweiht, alle waren eingeweiht. Es war ein ziemlicher Akt. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich habe also bevor er gestorben ist noch, also ich allein aufgrund meiner Homosexualität. Ja gut, das ist noch ein anderes Thema. Also du hast es damals aus Blindheit, aus Liebe getan. Das war meine erste große. Wie hat denn dein Freund damals darauf reagiert? Wie ist der damit umgegangen? Mich wundert, dass er das nicht verhindert hat. Er ist ein Schwein gewesen auf dem Gebiet. Er hat gesagt, du weißt, was du tust. Wir haben uns dann erkundigt, wie man sich infizieren kann. Die Wahrscheinlichkeitsrate, passiv-aktiv. Also er war immer der passive, ich der aktive Part. Und das haben die Ärzte mir dann nachher auch gesagt, wohl der Grund, warum ich mich nicht infiziert habe. Ja gut, du hast wirklich großes Glück gehabt. Sagen wir es ganz einfach so. Wann sind dir denn die Augen aufgegangen? Wann hast du denn gesagt, mein Gott, was habe ich da getan? Eigentlich erst viel später. Wie viel Jahre später? Ich muss sagen, eigentlich hat sich das sehr langsam. Erst 1992 verstorben, dann habe ich noch ein paar On-Night-Stands gehabt. Auch ungeschützt, aber da schon vorsichtiger. Natürlich mich immer wieder testen lassen, ständig testen lassen. Also gut, das sind erst Jahre, eine ganze Weile später sind dir die Augen aufgegangen. Ja, ja. So kann man das sagen. Also ich würde sagen, im Prinzip eigentlich erst, jetzt haben wir 2000, also ich würde sagen, so die letzten 4, 5 Jahre, ist mir das auch richtig bewusst geworden. Gab es denn da ein besonderes Ereignis, dass du so lange gebraucht hast, dass dir das bewusst wird? Oder ist es dann irgendwie, hat es sich so entwickelt? Ja, ich bin auf der Suche immer wieder nach einem neuen Partner und scheide jetzt einfach erstmal aus und sage, nein, das geht ja nicht wegen Sex, weil ich habe ein Riesenproblem. Das geht bei mir, also wenn mir so ein Gummiding da überzieht, dann läuft da gar nichts. Das kann man auch. Also es gab kein besonderes Ereignis, welches dir klargemacht hat, mein Gott, wie bescheuert war ich. Nein, ich habe hier Unterlagen gehabt, wir haben uns die Krankheit zusammen, die er noch gelebt hat, durchgelesen. Ich habe gewusst, was ich tue. Das ist mir heute wird es mir langsam begreiflich im Alter jetzt. Also wir kriegen das in dem Gespräch jetzt nicht raus, warum dir das erst so spät begreiflich wurde. Egal, auf jeden Fall würdest du das nie wieder tun, was du da gemacht hast. Ich würde das auf jeden Fall nie wieder tun. Ich kann nur allen raten, auch wenn das jetzt jeder gehört hat, das auf keinen Fall nachzumachen, denn so viel Glück hat nie. Ja. Niemand. Das können wir jetzt ganz dick unterstreichen mit 10 Ausrufungszeichen. Mit 10 Ausrufungszeichen, mit 10, genau. Muss ich ganz klar sagen, deswegen habe ich auch angerufen. Das ist sehr schön. Danke. Auch wenn man, gerade wenn man jung ist, denkt man hat alles offen und es kann nichts passieren und es aber kann sehr wohl was passieren. Fataler Irrtum ist das. Ich danke für deinen Anruf, für die Warnung, das ist sehr richtig und sehr hilfreich und ich wünsche dir alles Gute. Domian, ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Ich will jetzt von dir jetzt nicht dein Autogramm, sondern eine Frage. Sag mal, ihr seid im Internet drinne. Ja. Wie ist eure Internetadresse? Ja, die weiß ich nur auswendig auch nicht, aber ich verspreche es, dass ich es bald durchgebe. Okay? Das ist in Ordnung. Ich höre gerade 1live.de. Ganz einfach. 1live.de. Na gut, einfacher geht's gar nicht. Aber blenden Sie es trotzdem nochmal ein. Ja, gerne, machen wir das. Tschüss. Domian, vielen Dank. Ja, tschüss. Das würde ich nie wieder tun. So heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir von den Dingen erzählen wollt, die ihr sehr bereut, vielleicht von euren größten Fehlern, von denen ihr sagt, mein Gott, wie konnte ich das tun? Oder wie konnte ich mich auf diesen Menschen einlassen? Ich war ja damals vollkommen geblendet, heute sehe ich ihn ganz anders. Oder wenn euch eine bestimmte Tat vielleicht in den Sinn kommt, die ihr getan habt, von der ihr heute sagt, mein Gott, wie schlimm, ich bereue es von ganzem Herzen. Wenn ihr mir solche Geschichten von euch erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Anja, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Anja, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist es denn bei dir? Ja, ich bin bis vor einem halben Jahr immer ohne Führerschein gefahren. Bis vor einem halben Jahr? Ja. Immer? Seit wann? Ja, seit... Ja, jetzt mittlerweile merke ich das auch, Jetzt hast du einen Führerschein? Nee. Ich habe die Sperre, also ich kriege jetzt keine Fahrerlaubnis die nächsten zwei Jahre. Das heißt, man hat dich erwischt? Ja, mehrmals. Mhm. Mehrmals. Und ich bin leider Gottes nicht schlau geworden, ne? Warum bist du immer und immer wieder ohne Führerschein gefahren? Ja, warum? Weiß ich nicht. Doch, das will ich aber erst herauskriegen. Weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Aus Doofheit. Ja. Aus Doofheit. Ich habe aus meinen Fehlern damals nicht gelernt. Jetzt aber. Jetzt. Wer hat dir denn das Auto überhaupt zur Verfügung gestellt? Ja, also das erste Auto, was ich gefahren habe, das war damals von meinem Mann. Mhm. Da haben wir dann immer so am Parkplatz sind wir dann immer rumgegurkt und dann ist er irgendwann mal verhaftet worden in einem anderen Stadtteil. Und dann musste der Wagen da abgeholt werden. Und so fing das eigentlich an. Und dann bin ich da hingefahren mit einem damaligen Kollegen und habe den Wagen abgeholt. Ja, dann habe ich gedacht, kannst ja fahren. Und dann bin ich weitergefahren. Mhm. 10 Jahre lang eigentlich ohne Vorfälle. Also sogar regelmäßig, ja, kontinuierlich, regelmäßig, nicht ja. nur mal einmal im Monat oder so. Regelmäßig. Mhm. Mhm. Und nach 10 Jahren bin ich dann das erste Mal erwischt worden. Angetrunken, da habe ich einen Zivilwagen überholt. Das auch noch, angetrunken. Ja, ja, klar. Mhm. Und da war dann eine Geldstrafe, weil ich Ersttäter war. Mhm. Ne? Wie hoch war die Geldstrafe? Die lag damals, glaube ich, bei 800 oder... Viel zu wenig, Mensch. Ja. Viel zu wenig. 10 Jahre ohne Führerschein, dann noch Alkohol und dann nur 800 Mark. Ja, ja. Mhm. Ja, und dann ging ja wieder ein paar Jahre gut. Mhm. Und die letzten 4 Jahre hat man mich dann 4-mal erwischt. Also du bist dann nach dieser Geldstrafe, nach diesem ersten Vorfall, bist du dreist wieder ins Auto gestiegen? Ja. Direkt danach? Ja. Mhm. Ja, ich sag ja, unsere Strafen sind zu gering, Mensch. Wenn du eine richtig Bombenstrafe bekommen hättest, hättest du es nicht gemacht. Ja, ich weiß. Ja. So, und dann bist du, 4-mal ist es dann nochmal passiert. Ja, 4-mal. 4-mal noch. Wie waren die Strafen dann jeweils? Ja, dann war die nächste Geldstrafe war 1800 Mark. Mhm. Und dann 2500 Mark. Mhm. Und das letzte Mal, das waren 2 Vorfälle, da wurde ich innerhalb von 2 Tagen 2-mal erwischt. Einmal angetrunken, einmal nüchtern. Mhm. Und da hat man dann Strafzusammenzug gemacht, komplett. Und da habe ich dann 5 Jahre Bewährung gekriegt. Mhm. Das also wenn sie mich jetzt die nächsten 5 Jahre anhalten, dann gehe ich 3 Jahre ab. Mhm. Hat das jetzt gewirkt? Das hat gewirkt, ja. Das hat gesessen. Das heißt, ich habe auch noch Glück gehabt, weil ich damals noch eine Arbeitsstelle hatte, eine neue, in der Altenpflege. Und da hat der Richter gesagt, okay, wollen wir ihr das nicht kaputt machen, dann... Sag mal, Anja, lass uns das mal bitte durchspielen. Wenn man dir beim allerersten Mal diese 5 Jahre auf Bewährung angedroht hätte oder dich dazu verurteilt hätte, hätte es da auch schon gewirkt, ne? Ich denke mal ja, weil, ja. Mhm. Mhm. Ja. Du hast in einem für uns überhaupt nicht überschaubaren Maße andere Menschen und dich gefährdet. Ja, ne? Das ist mir jetzt aber jetzt... Ich glaube, ich brauche dir das gar nicht mehr zu sagen. Ich höre schon, dass du da sehr reuig bist auch. Mhm. Was hätte alles passieren können? Wie viele Leute haben mir das Auto geliehen oder haben Autos für mich angemeldet? Mhm. Ja, die hätte ich dann auch, die habe ich auch noch mit reingezogen. Anja, aber ich verstehe nicht, wenn man so verrückt ist auf Autofahren oder wenn man so viel Spaß daran hat oder wenn man das vielleicht auch sogar muss aufgrund irgendwelcher Alltagsdinge, in die man verwickelt ist. Warum hast du keinen Führerschein gemacht? Ja, wurde ich im Vorgespräch auch schon gefragt. Dann hatte ich keine Zeit, dann fehlte mir das nötige Kleingeld, dann hatte ich mal wieder eine Sperre. Mhm. Es war ja so auch viel bequemer. Ja, klar. Ne? Nach dem Motto, es geht ja so auch ging gut. Ja immer gut. Zehn Jahre ist es ja gut gegangen. Mhm. Ja, eben. Mhm. Eben. So, jetzt hat man dir diese Strafe aufgebrummt. Ja. Also dieses Schwert hängt da über dir, ne? Wenn jetzt irgendwas... woher nimmst du jetzt die Gewissheit, dass du wirklich nie wieder unter diesen Bedingungen und Umständen ein Steuer in die Hand nimmst, ein Autosteuer? Soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Ich bin vor 4 Wochen, bin ich nochmal gefahren. Mhm. Ja? Mhm. Selber. Und obwohl du verurteilt bist? Ja. Das war wieder das Kribbeln. Ich wollte fahren. So, und dann bin ich auch eingestiegen und ist auch wieder bis zu dem Ort, wo wir hin wollten, gut gegangen. Ne? Mhm. Der Bekannte saß neben mir, der weiß das auch. Und mit einmal sehe ich im Rückspiegel, dass die Bullen hinter mir stehen. Mhm. Und dann merkte ich schon die innerliche Unruhe. Und die blinkten dann auch noch rechts ein und sind mir hinterhergefahren. Das wusste ich auf die Stelle nicht wohin, weil ich war so weit von nervös, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Da bin ich links eingebogen, da wo meine Schwester wohnt. Und auf einmal stehe ich in der Sackgasse, da war Baustelle. Mhm. Da bin ich rechts rangefahren und bin wie ein Hippenbock auf den Nebensitz gesprungen und habe zu meinem Freund gesagt, raus, raus, raus. Jetzt ging das aber nicht so schnell, der Knopf war runter, der Gurt war angelegt. Jetzt stell dir mal vor, mal bildlich jetzt, die Polizei wäre darauf aufmerksam geworden und wir hätten damit zweimal vorne auf dem Beifahrersitz gesessen. Mhm. Wie hätte ich das erklären sollen? Ja, kam die Polizei denn nicht hinter euch her? Nein, die waren doof, die haben das gar nicht gemerkt. Was haben die nicht gemerkt? Ja, dass da irgendwas nicht stimmte. Ja. Und ich war der Meinung, ich bin so auffällig da in die Kurve reingefahren, auf den Bordstein draufgebrettert, da hätte jeder normalerweise sehen müssen. Also die haben euch gar nicht verfolgt und sind dann... Die sind an uns vorbeigegangen, haben wohl reingeguckt, in dem ist dann auch mein Freund ausgestiegen, der hat sich dann aus dem Gurt befreit. Ne, und da habe ich mir jetzt geschworen, also ich fahre nie wieder, ohne Führerschein, nie wieder. Also ich bin mir da bei dir jetzt nicht so sicher, nachdem ich diese Geschichte jetzt gehört habe. Mensch, Mädchen, du bist verurteilt. Ja. Du hast eine Bewährungsstrafe und setzt dich wieder ins Auto. Ich mach das aber nicht. Ja, du hast es aber ja schon getan, Mensch. Ja, aber jetzt ist ganz endgültig Feierabend. Ich bin ja von August bis vor 4 Wochen gar nicht gefahren. Schon mit dem aus Angst. Und dann denke ich, ach komm, jetzt fahr mal, ne, war Autobahnstrecke. Und dann eben halt nur ein Stückchen da durch den normalen Straßenverkehr. Und naja, und dann eben, ach nee, darf ich gar nicht dran zurückdenken. Nee, ich mach das nicht mehr. Also ich bin kuriert, glaube ich. Nee, glaube ich nicht, das weiß ich hundertprozentig. Also dein Wort in Gottes Ohr. Naja, da stehen 3 Jahre Kiste. Ja, natürlich. Aber ich bin ganz entsetzt, dass du es trotz des Urteils dann doch nochmal gemacht hast. Ja. Also Anja, ich hoffe, das ist alles so wirklich jetzt auch, es stimmt so, dass du wirklich jetzt die Hände von dem Steuer lässt. Nee, mache ich wirklich jetzt, also. Mhm. Weil ich denke mal, wenn wirklich mal so nochmal so eine Situation kommt, ich weiß, wie ich mich verhalte, da ich werde nervös und ganz zibbelig und da brauche ich jetzt nur einen Fehler machen und überfahre da noch jemand oder verursache da einen Unfall, also dann wäre ich ja mein Leben nicht mehr froh. Ne? Zum Glück, das ist mir nie passiert. Also, wie ist das denn überhaupt, wenn jetzt diese Zeit, diese 5 Jahre vorbei sind? Kannst du, darfst du überhaupt nochmal einen Führerschein machen? Ich darf einen Führerschein machen. Und zwar habe ich die Sperre für eine Fahrerlaubnis gekriegt für 2 Jahre. Das heißt also, im August 99 ist das ausgesprochen worden. Mhm. 2001 kann ich regulären Führerschein machen. Mhm. Jetzt aber durch meine Arbeit bedingt, könnte ich das schon früher beantragen. Mhm. Was machst du? Altenpflege. Ja, und das ist ein ganzes Stück von hier, wo ich wohne. Mhm. Und da könnte man vielleicht nach einem Jahr, so wie der Rechtsanwalt sagt, mal versuchen. Ne? Mhm. Na gut. Liebe Anja, nie wieder Auto fahren. Zumindest nicht ohne Führerschein. Nee, okay. Stimmt nicht. Okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Yvonne, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Yvonne. Ja, dein Thema, das würde ich nie wieder tun. Ja. Ich bin mit dem Freund meiner Freundin fremdgegangen. Ach, immer diese Geschichte. Ja, immer dasselbe. Könnt ihr denn nicht an euch halten? Nee. Mit dem Freund deiner vielleicht noch besten Freundin? Ja, das ist sie. Das auch noch? Ja. Hast du denn selbst keinen Freund? Also ich war damals 18, ist jetzt 5 Jahre her. Und nein, ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt keinen Freund. Das ist 5 Jahre her. Mhm. Bist du einmal fremdgegangen oder länger? Nein, das war, ich habe meinen 18. Geburtstag gefeiert und meine Freundin musste am nächsten Tag arbeiten. Mhm. Und dann ist die halt schon eher gegangen. Mhm. Und bei mir ging das halt, ich habe weiter gefeiert und... der Freund meiner Freundin, der ist mit einem Kollegen, also der ist dann auch später gegangen, aber ich habe mit einer anderen Freundin bei mir im Garten gezeltet. Mhm. Und dann sind die nachts nochmal wiedergekommen und wollten wohl gucken, ob noch was los ist. Mhm. Ja, und dann sind sie halt zum Zelt gekommen. Mhm. Ja, und dann, weiß nicht, wir haben uns halt zusammengesetzt, wir haben die ganze Zeit halt so nur unseren Spaß gehabt, gelacht, geredet und ich weiß nicht, irgendwann fing er an, ja, Yvonne, willst du dich nicht mal bei mir auf den Schoß setzen? Und da hat Yvonne gesagt, ja, gerne. Bitte? Und da hat Yvonne gesagt, ja, gerne. Ja, was heißt ja gerne? Ich habe im ersten Moment abgeblockt, immer gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall. Aber dann hast du es doch gemacht. Ja, irgendwann habe ich es doch gemacht. Und dann hast du dich auf deinen Schoß im wahrsten Sinne des Wortes gesetzt. Ja, ich habe mich wirklich erstmal nur drauf gesetzt. Ja. Und dann ist er irgendwann zu dir. Ich weiß nicht, irgendwann fing er dann an, ach komm, Yvonne, gib mir doch mal einen Tantenkuss. Da habe ich auch das Ein Tantenkuss? Was meint denn der mit Tantenkuss? Habe ich auch noch nie gehört. einen Kuss auf die Wange. Ach, das nennt man Tantenkuss. Ja, anscheinend. Und gute Anmachart. Ja gut, irgendwann habe ich ihm halt diesen Tantenkuss gegeben, ja? Werde ich demnächst auch mal sagen, gib mir doch mal einen Tantenkuss. Ja, ist vielleicht meine Idee. Ja. Naja, ist blöd, aber... So, und wie nennt man den nächsten Kuss, die nächste Kusssteigerung? Ja, das hatte keinen Namen mehr. Und der Kuss Nein, passierte also dann aber halt auch? Das fing halt wirklich an, dass ich ihm halt einen Kuss am Mund... Das ging halt irgendwie so weiter und... Mhm. Und dann wart ihr irgendwann in deinem Zelt? Ja. Und da wart ihr beide in dem Zelt, alleine? Ja, genau. Mhm. Und dann hat er auch da übernachtet? Oder? Nein, der ist später so im Morgengrauen, ist er dann gegangen. Ihr habt's miteinander getrieben und er Nein, ist abgehauen. Haben wir nicht. Nein? Nein, soweit nicht. Also das konnte ich nicht tun. Also wir lagen ja, da halt im Zelt, meine Freundin lag mit dem Kollegen draußen. Aber was heißt denn, du hast gerade gesagt, du bist mit dem fremdgegangen. Ja, aber ich meine, ich finde das schon irgendwo, dass das... Was habt ihr, ja, jetzt aber raus, was habt ihr denn miteinander gemacht? Ja, also wir lagen halt nur in diesem Zelt, haben ja rumgemacht sozusagen. Ja, was heißt denn rumgemacht? Ja, geknutscht, gefummelt und so weiter und so fort. Also es muss ja nicht immer zur Penetration kommen. Habt ihr euch denn gegenseitig zum Orgasmus gebracht? Nein. Nein? Nein. Aber ihr lagt nackt nebeneinander? Naja, nee, nackt nicht, also auch Oberteil. Nicht. Ich hatte zumindest mein Oberteil so. Nicht mehr an. Du hattest dein Oberteil nicht mehr Nein. an. Hatte er denn sein Unterteil noch an? Oh ja. Hat er auch noch an? Ja. Ja, da ist doch gar nicht so viel passiert. Ja doch, aber ich meine, ich finde schon, dass das... Aber übers Knutschen hinaus ging es schon. Ja, das schon. Also deine Hand ist auch schon mal bei ihm in die Hose gegangen? Ja, doch. Ja, also gut. Ich muss das ja jetzt genauso akribisch fragen bei dir, weil du ja nicht mit der Sprache raus willst. Ja gut, also ich meine, er hat dann natürlich versucht, mich dazu zu überreden, aber ich habe es nicht gemacht. Aber da warst du dann doch eisern. Ja, also da habe ich mir gedacht, nee, Yvonne, das kannst du nicht machen, auf keinen Fall. Also Tantenkuss, richtiger Kuss, vielleicht auch ein Kuss auf die Brüste. Ja, genau, sowas, zum Beispiel. Ne? Ja, das gab es dann auch. Ja, aber... Dann hast du den armen Jungen ganz heiß gemacht und dann musste er aus dem Zelt wieder raus. Ja, sozusagen. So war es. Aber dennoch hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, deine Freundin, ja, auf jeden zu Recht Fall. Natürlich. Das ist einmal passiert. Hast du es ihr je erzählt? Oh ja, das ist rausgekommen. Und zwar war, wie gesagt, noch eine Freundin von mir dabei und die hat das verraten. Oh wie? Und wie hat die beste Freundin darauf reagiert? Oh, die war total sauer. Klar, also, die ne? hat dann erstmal den Kontakt abgebrochen, ist klar. Und wenn wir uns irgendwie durch Zufall gesehen haben, also das war dann schon heftig, da haben wir uns ziemlich gestritten. Hat und, sich die Sache dann wieder eingerenkt irgendwann? Oh ja, und zwar nach einem Jahr ungefähr, da ging irgendwie abends bei mir das Telefon und da war sie dran. So ganz wahrscheinlich waren die da getrennt voneinander, oder? Bitte? Da hatten die sich wahrscheinlich getrennt voneinander. Oh ja, die hatten sich auf jeden Fall getrennt. Haben die sich deshalb getrennt? Nein, nicht deswegen. Nee. Mann, aber das ist dir jetzt eine Lehre. Oh, die Männer von den besten Freundinnen sollten dir tabu sein. Ne? Ja, das würde ich nicht wieder machen. Auch kein Tantenkuss. Nein, auch kein Tantenkuss, weil dafür ist irgendwie die Freundschaft viel zu wichtig für meiner Freundin. Ja, und das ist es irgendwie nicht wert, das dadurch kaputt machen zu lassen. Es gibt genügend andere Männer, die kannst du dir raussuchen und könnten. Genau, es muss nicht der Freund noch von der Freundin Nein, sein. Nein, es muss nicht der Freund der Freundin sein. Genau. Ja, man lernt nur oftmals aus üblen Sachen, ne? Ja, sicher, ist klar. Nur aus Schaden wird man klug. Ne, dummer Spruch, aber irgendwie ist es ja... Ja, das stimmt. Ist richtig, auf jeden aber Fall. Aber es stimmt, ne? Das stimmt. Danke für deinen Anruf. Okay, danke, Tschüss, ne? Yvonne. Tschüss. Nina ist wie alt? 17. 17? Ja. Süße 17. Genau. Hey. Na? So, du wirst uns auch eine Geschichte erzählen... Etwas, was du nie wieder tun würdest. Genau, was ich nie wieder tun würde. Und zwar, ich habe vor etwa 2 Monaten habe ich einen Typen im Chat kennengelernt. Im Chat? Genau. Mhm. Und ja, wie das so ist, man unterhält sich und ja, ich fand ihn ziemlich gut, was er redet und alles. Und ja, dann kommt natürlich irgendwann mal die Frage von ihm, ja, wollen wir telefonieren? Dann hat er mich angerufen. Und wir haben uns auch super verstanden gleich. Wir haben gleich am ersten Abend 5 Stunden telefoniert. Ja. Es war super toll und er war mir sehr sympathisch. Darf ich fragen, wie alt er war? 21. Mhm. Und ja, und dann haben wir jeden Tag telefoniert. Das ging so einen knappen Monat so. Haben wir jeden Tag telefoniert, 5-6 Stunden lang manchmal. Und dann fragte er irgendwann, ob er mal mich besuchen könnte. Mhm. Und bevor er dies fragte, hat er aber gesagt, er hat sich in mich verliebt. Mhm. Und da er mir auch schon ein Foto per E-Mail geschickt hatte, er hat mir sehr gut gefallen. Und er hatte auch schon ein Foto von mir und er hat auch gemeint, ja, das ist wunderbar, da muss ich mich unbedingt kennenlernen. Und er hat dann gesagt, er hat sich verliebt und ich habe auch gesagt, ich habe mich verliebt in ihn, weil er mir auch sehr gut gefallen hat, so wie vom Äußerlichen als auch vom Reden her. Ja. Tja, und dann hat er gefragt, ob er nicht mal zu mir kommen könnte. Mhm. Er hat sich freigenommen, für 5 Tage wollte er herkommen. Mhm. Ja, und dann habe ich ihn am Bahnhof abgeholt und dann kam die große Enttäuschung. Es war nicht der Mann, der auf dem Foto war? Nein, war er nicht. Also, er war auf einmal, er war wirklich gar nicht mein Typ. Wie, beschreib doch mal, wie war er auf dem Foto? Wie sah er da aus? Wie Pat Britt wahrscheinlich, oder? Nee, nicht ganz. Also, er hat mir sehr gut gefallen. Er hat dunkle Haare, ja? Er hat blaue Augen, groß und schlank. Und naja, als er da ankam, er war zwar groß und schlank, aber er ist sehr, sehr dünn. Also, es ist ja gar nicht mein Typ, so extrem dünn und... Ein Klappergestell. Ja, ein Klappergestell. Eine große Nase, das sah man alles nicht auf dem E-Mail-Foto. Naja. Also er hatte bewusst ein falsches Foto versendet. Ich denke schon. Ja. Er hat extra eins geschickt. Wie hast du ihn denn überhaupt dann... hat er dich angesprochen auf dem Bahnhof? Weil du konntest ihn ja nicht erkennen. Ich wusste schon, dass er es ist, weil der Bahnhof war ziemlich leer und er konnte es nur sein. So, jetzt überlege ich gerade, wie ich dann reagieren würde. Ja. In dem ersten Moment. Ich glaube, ich würde im ersten Moment schon sehr sauer sein, weil ich mich verarscht fühlen würde. Wie war es bei dir? Ja, ich bin auf ihn zu und habe ihn schon umarmt so. Mhm. Und naja gut, wir sind dann los, wir haben uns auf den Weg gemacht, dann zu mir. Mhm. Dann haben wir uns in die Küche gesetzt, haben uns ein bisschen unterhalten. Hast du das da noch nicht direkt thematisiert? Hier, da stimmt doch was nicht. Nee, also ich hab mir jetzt nicht so groß was bei gedacht. Also ich habe mir gedacht, oh Gott, der sieht so schlimm aus, dass ich gar nichts mit dem zu tun haben will. Aber ich war schon enttäuscht, aber ich glaube, ich wollte es nicht wahrhaben. Wie lange ist er denn dann bei dir geblieben? 5 Tage. 5 Tage? Ja. 5 Tage? Ja. Was hast du mit dem gemacht, auf den du eigentlich nicht gestanden hast? 5 Tage? Ich habe am 2. Abend mit ihm geschlafen. War es denn wenigstens schön? Ja, es war schon schön. Es hätte schöner sein können, sagen wir es mal so. So, jetzt waren die 5 Tage vorbei. Warst du froh, als er wieder gefahren ist? Ja, war ich. Mhm. Also am 5. Tag war es ganz schlimm. Ich war schon fast sauer auf ihn, weil ich ihn endlich loshaben wollte schon fast. Und er war aber verliebt, ist er immer noch in mich. Ich habe den Eindruck, wie lange liegt das zurück jetzt? Das liegt jetzt einen Monat zurück. Ach so, ganz frisch. Ich habe den Eindruck, dass du... eigentlich den hättest gleich wieder in die Wüste schicken wollen, aber du hast dich nicht getraut. Stimmt das? Das kann sein, ja. Mhm. Ich habe das, glaube ich, auch unterdrückt, dass ich das nicht wollte, dass er eigentlich da ist. Was für ein Wahnsinn, 5 Tage sich dann mit so einem Kerl abzugeben, den man eigentlich gar nicht haben will, ne? Ja. Und du hast es bis zum Schluss nicht thematisiert. Du hast nicht gesagt, hier, pass mal auf, du hast mich hier belogen und betrogen. Nee, habe ich nicht richtig. Am letzten Abend, bevor er gefahren ist, hat er mich gefragt, wie es dann aussieht mit Beziehung. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, nee, aber ich habe es nicht gesagt, dass es jetzt auf seinem Aussehen zurückzuführen ist. Hättest du aber gerne und gut tun können. Hätte ich tun sollen, ja. Mhm. Wie sieht es jetzt aus? Hängt er dir noch irgendwie an den Ohren und lässt er dich nicht in Ruhe? Ja, er macht mir so hintenrum noch Vorwürfe per E-Mail und sagt, ob das nicht doch was werden könnte und so. Und wie reagierst du jetzt darauf, wenn er dir Vorwürfe macht? Wie verhältst du dich? Ich bin sauer eigentlich. Ich könnte eigentlich rumwüten, wenn er irgendwas sagt. Aber du hast bis heute den wahren Grund ihm noch gar nicht gesagt, ne? Nee. Das würde ich aber einmal noch tun und dann mit der Bitte, jetzt ist Schluss, bitte belästige mich nicht mehr. Ja. Du hast mich ja, der hat dich ja belogen. Mhm. Das ist ja ein richtiger Betrug, den er da vollzogen hat. Ja, begangen hat. Ja. Ne? Und du Arme bist drauf reingefallen? Ja, wie wir alle wahrscheinlich darauf reinfallen würden. Ja, leider. Ne? Aber du hättest auf dem Bahnsteig schon sagen sollen, nee, Junge, hier ist der Zug, auf Wiedersehen, fahr wieder nach Hause. Mhm. Das wär's gewesen. Hast du ein Handy in deiner Gegend? Ja. Ich höre es gerade zwitschern. Da kommt ein Funkspruch, glaube ich, oder so. Ja, ich hab's immer gehört. Noch? Ja, ja. Nee, jetzt ist es wieder weg. Okay. Gut, Nina, Vorsicht demnächst beim Chatten, ne? Ja, auf jeden Fall. Nicht alle Prinzen sind Prinzen, die sich als Prinzen ausgeben. Ne? Manch ein böser Frosch verbirgt sich dahinter. Auch wenn man küsst, wird es nicht besser. Ja, klar. Meine Liebe. Gut. Nina, tschüss. Tschüss. 1 Uhr, ach, wir haben uns völlig verplaudert. 1 Uhr 34 und 10 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. We'll be right back. 1.35 Uhr und 25 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, das würde ich nie wieder tun. Ich glaube, jeder von uns kann da eine ganze Menge erzählen. Dinge, die er oder sie nie wieder tun würde. Also was würdet ihr auf keinen Fall wieder tun? Was bereut ihr von ganzem Herzen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an, kostenfrei 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Marianne begrüße ich jetzt herzlich und sie ist 50. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Guten Abend, Marianne. Was bereust du denn? Was würdest du nicht gerne auf keinen Fall wieder tun? Also was ich auf keinen Fall wieder tun würde, wäre ein Kind zur Adoption freigeben. Mhm. Das hast du getan? Ja, ich habe es getan. Wann hast du das getan? Es ist schon sehr, sehr lange her, ungefähr 26 Jahre. Mhm. Aber ich bin bis heute nicht damit fertig geworden. Warum hast du damals dein Kind zur Adoption freigegeben? Ja, also ich hatte schon zwei Kinder, war in einer Ehe, die ja total kaputt war. Das heißt, mein Mann war starker Alkoholiker. Mhm. Und ich muss dazu sagen, es war damals zur DDR-Zeit, wo halt auch eine Unterbrechung nicht möglich war oder eine Abtreibung. Warum war die nicht möglich? Weil, ja, das ging einfach nicht. Wenn man halt schwanger war, dann musste man das Kind auch austragen. Und da gab es halt nur diese eine Möglichkeit, wenn man das Kind nicht haben konnte, eben es zur Adoption freizugeben. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte schon zwei Kinder, die auch noch relativ klein waren und meine Ehe kaputt war. Und wir lebten damals noch im Haus meiner Mutter. Und meine Mutter war auch jetzt dagegen, dass dieses dritte Kind eben noch zur Welt kam. Mhm. Und mir blieb keine andere Möglichkeit, ja, als wie dieses Kind. Also du hast es ausgetragen. Hast du es direkt nach der Geburt freigegeben zur Adoption? Ja, also man musste, bevor man das Kind, also bevor es zur Geburt kommt, musste man etwas unterschreiben, dass man dann, wenn man das Kind halt geboren hat, nicht zu sehen bekommt. Mhm. Also dass es dann sofort... Also du hast es gar nicht gesehen? Nein, ich habe dieses Kind geboren. Man hat mir auch gesagt, was es ist. Nämlich? Und ich, ein Mädchen war es. Mhm. Und ich durfte diesem Kind auch einen Namen geben. Mhm. Nämlich? Andrea. Andrea. Heißt, ja. Mhm. Und dann wurde sie sofort in ein Tuch eingewickelt und sofort weggebracht. Also du hast Andrea aber auch nicht ein paar Sekunden mal gesehen? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Mhm. Bist du sicher, dass sie adoptiert wurde? Oder kann es auch sein, dass sie in ein Heim gekommen ist? Ja, das ist auch solche Sache. Also darüber habe ich überhaupt keine Auskunft bekommen. Mhm. Es hieß ja nur, sie wird zur Adoption freigegeben. Mhm. Ob sie jetzt adoptiert wurde ob sie, das weiß ich nicht. Mhm. Hast du denn jetzt im Nachhinein, später, irgendwann oder vielleicht in jüngster Zeit sogar mal versucht nachzuforschen, irgendwie, irgendwo? Ja, ich habe es schon zu DDR-Zeiten versucht, übers Jugendamt, aber da bin ich also ganz schrecklich abgefahren da. Man hat mich da beschimpft und mir gesagt, ja, warum haben sie es denn es weggegeben, wenn sie es jetzt wieder haben wollen? Mhm. Und habe es jetzt auch immer wieder versucht, aber... Ohne Erfolg bisher. Ja, ich finde keinen Weg und wenn ich die Möglichkeit hätte und sie finden würde, wie gesagt, man weiß ja auch nicht, ist sie noch in Deutschland, heißt sie noch Andrea? Wo hast du sie denn geboren, in welcher Stadt? In Stralsund. In Stralsund? Ja. Und wir können das ja mal so sagen, wenn du gerne möchtest. Manchmal kommen ja dann Dinge wirklich in Bewegung dadurch, dass man das veröffentlicht. An welchem Tag ist sie geboren? Sie ist an einem Montag geboren, am 16.05. In welchem Jahr? 1974 es war 74. 74. Bitte entschuldige, ich bin... Bisschen aufgeregt jetzt. Ja, es bewegt mich so, weil ich fühle mich so schuldig, so. Mhm. Ich kann es nicht, man kann es nicht erklären. Mhm. Sag mir doch mal, Marianne, wie das dann damals... direkt danach war, nach der Geburt. Du bist dann irgendwann in ein Krankenhauszimmer gekommen und nun war das Kind weg. Wie fühlt man sich denn dann? Ja, also ich bin nach der Entbindung dann auf ein normales Zimmer gekommen mit anderen Muttis, die eben ihre Kinder hatten. Mhm. Und ich habe das dort einen Tag ausgehalten. Also die Kinder wurden ja dann am nächsten Morgen zum Stillen gebracht. Mhm. Aber deins kam nicht. Meins kam nicht. Und die anderen Frauen wussten, dass du das abgegeben hast, das Kind? Ja, naja, sie wussten es nicht direkt, indirekt, denn sie haben es ja gemerkt, dass ich mein Kind nun nicht zum Stillen bekam. Mhm. Und ich habe auch nur geweint und bin dann auf eigene Verantwortung habe ich das Krankenhaus verlassen, gleich am Tag darauf, weil ich das einfach nicht ertragen habe. Wie hat denn so deine Umwelt, also ich sag mal so die Verwandtschaft, die Nachbarn, die Leute, die mitbekommen hatten, dass du schwanger warst, wie haben die denn auf dich reagiert und wie sind die damit umgegangen? Ja, einige, die mich sehr gut kannten jetzt, die meine Situation kannten und wussten, was da los war, die waren eigentlich ganz normal und haben mit mir normal gesprochen, aber es gab auch viele, die mich danach verachtet haben und gesagt haben, wie kannst du sowas machen? Erst trägst du das aus und dann schmeißt du es einfach weg. Und Also nochmal gesagt, die familiäre Situation, in der du damals gelebt hast, dein Mann war Alkoholiker, du hattest schon Kinder, war so erdrückend, dass du dir auch nicht zugetraut hättest, ein weiteres Kind großzuziehen. Kann man das so sagen? Ja, ich hätte es nicht geschafft, also in dieser Situation nicht. Mhm. Weil ich hatte ja keine Unterstützung mehr. Er hätte mich nicht unterstützt, schon aus dem Grund, weil er eben ja nie nüchtern war und meine Mutter hat mich auch nicht unterstützt. Nun sind 26 Jahre vergangen. Ja. Du klingst heute noch fast so aufgewühlt, als wäre es gestern erst passiert. Ja. Kann ich daraus entnehmen, dass du letztendlich 26 Jahre darüber gegrübelt hast und dir Vorwürfe machst, dass du das Kind freigegeben hast für Adoption? Ja. Und du würdest dir nichts Lieberes wünschen, als dieses Mädchen, deine Tochter Andrea, vielleicht mal kennenzulernen und um Vergebung zu bitten vielleicht auch. Genau. Ich würde sie unwahrscheinlich gerne finden. Mhm. Ich würde ihr unwahrscheinlich gerne erklären, warum, weshalb, warum das alles so war. Und damit ich dieses schlechte Gefühl, was ich in mir trage, jeden Tag, wenn irgendwo im Fernsehen der Name ist, irgendwie fällt Andrea, dann zucke ich zusammen und dann ist es wieder da, dann ist es wirklich, als wenn es gestern war. Dann habe ich wieder dieses Gefühl, oh Gott, was hast du gemacht? Also ich glaube, Marianne, außer den Daten, die wir jetzt gerade schon gesagt haben, kann ich dir oder können wir dir im Rahmen dieser Sendung jetzt nicht weiterhelfen. Aber immerhin, ne? Es war Stralsund, das Mädchen heißt Andrea. Sag doch nochmal das Geburtsdatum genau. Am 1.5.74. 1.5.74. Und du weißt natürlich... Quatsch, nicht 1.5.74. Am 16.5. So war es, du hast gerade das auch anders gesagt. Ja, entschuldige bitte. 16.5.74. Ja. Ein Mädchen namens Andrea in Stralsund geboren. Ja. Weißt du noch den Namen des Krankenhauses? Vielleicht Das hieß Krankenhaus am Sund. So heißt es auch heute. Krankenhaus am Sund. Ja. Vielleicht ist dieses Mädchen ja auch auf der Suche nach seiner Mutter, nach seiner leiblichen Mutter. Wer weiß es? Ja, ich muss dazu sagen, ich wohne nicht mehr in Stralsund. Ich bin dann weggezogen aus Stralsund. Aber das spielt ja keine Rolle. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aufgrund dieser wenigen Daten, aber wie gesagt, man weiß es ja nie, bei uns jemand melden, werden wir euch dann in Verbindung setzen und miteinander verstricken. Also, das ist nicht das Problem. Das wäre das Schönste, was mir in meinem Leben passieren könnte, dass ich würde mein Gewissen rein sein und ich könnte doch alles erklären, warum und weshalb. Also, ich habe es nicht getan, weil ich dieses Kind nicht geliebt habe oder... Es waren so viele schlechte Situationen. Das Wasser stand dir damals bis zum Halse und du konntest nicht anders. Genau. Also Marianne, wir wünschen dir von Herzen, ich sage das jetzt mal in der Wir-Form, ich glaube, da schließen sich alle an, dass du deine Tochter findest und dass ihr miteinander reden könnt. Ja, ich werde auch nichts unversucht lassen. Ja. Ich werde weitersuchen und ich denke, eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das wäre sehr schön. Ich wünsche dazu toi toi toi und viel Glück. Ich bedanke mich recht. Tschüss, Marianne. Ja, tschüss. Frank, 36 Jahre alt, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Was würdest du nie wieder tun? was ich nie wieder tun würde, ist, ich bin im Fernverkehr. Ja. Und ich habe im November, habe ich im Weithaus an der Grenze eine Riesendummheit gemacht. Ich habe da Verhältnis mit einer Grenzpolizistin gehabt. Ist das eine Dummheit? Das ist eine Riesendummheit gewesen. Mhm. Und ihr zu imponieren, weil ich bin dann abends an der Grenze, habe ich gestanden, ich konnte da nicht mehr verzollen. Mhm. Zu welcher Grenze? Weithaus. Ja, zu welcher Grenze? Ja, ah ja. Mhm. Ja. Und da habe ich gestanden und sind dann abends auch in eine Gaststätte gegangen und haben dann getrunken mit ein paar Mann. Ich habe dann auch erzählt ein paar Kameraden, dat, und haben uns natürlich eine Dummheit ausgedacht. Ich habe sie angerufen, habe ihr gesagt, dass die tschechische Polizei mich auf dem Parkplatz verschleppt hat, mich festhält und von mir Geld haben möchte. So, jetzt ist sie hingegangen, hat den Hörer aufgelegt, hat ihren Chef angerufen. Ihr Chef und die tschechische Grenzpolizei, die haben eine riesengroße Suchaktion gestartet, haben mich aber nicht gefunden. Weil das Ganze ein Gag war. Das war ein doofer Gag, ja. Mhm. So, jetzt kam natürlich alles raus. Ich habe mir noch nichts mehr weiter gedacht. Ich habe den Hörer einfach aufgelegt, weil ich dachte, der Fall ist für mich gegessen. Mhm. Auf einmal ruft mein Disponent mich an und sagt, pass mal auf, mein Freund, meld dich. Ich sage, was ist los? Die ganze Polizei in Deutsch und Tschechland, die sucht dich. Ich sage, was habe ich denn gemacht? Ja, aufgelegt, habe ich da angerufen. So, jetzt wollten sie meinen Namen wissen. Ich sollte sofort stehen bleiben, wo ich war. Mhm. Ich wurde verhaftet. Mhm. Ich habe eine Anzeige am Laufen wegen Vortäuschung einer Straftat. Mhm. Und das ist nur eine Sache, die ich wirklich nie mehr tun würde. Aber das Ganze läuft im Moment noch. Mir ist nur nicht richtig eingängig, warum du das überhaupt gemacht hast. Das war, sag ich mal, aus einer dummen Bierlaune aus. Ja, aber was hast du dir davon versprochen? Man, auch aus einer Bierlaune heraus muss es ja irgendeinen Sinn oder einen Effekt haben. Welchen Effekt hast du verfolgt? Ich schätze mal, also ich habe es hinterher erstmal mir richtig überlegt, wo ich dann mich die Polizei festgenommen habe und mich da verhört hat, da ging mir, sagen wir mal, vielleicht wollte ich ihr imponieren. Ich weiß es nicht. Wieso, weshalb, warum, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Aber dann imponiert man mit so einer Geschichte? Nee, eigentlich nicht. Doch, ich kam mir zu diesem Zeitpunkt richtig doll vor, gebe ich ehrlich zu, weil die Leute saßen ja in meinem LKW, die haben angerufen, ich war natürlich dann der König der Straße. Ach so, du wolltest deinen Kumpeln, den Kumpeln gegenüber dich dicke tun. Genau. Ah ja, verstehe. So, jetzt läuft eine Anzeige. Ja. Und was kann dir da höchstens drohen oder schlimmstenfalls drohen? Ja, ich bin zum Rechtsanwalt gegangen, habe einen Rechtsanwalt genommen. So wie es aussieht, wenn ich Pech habe, schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe. Hast du denn jetzt mit der Frau nochmal telefoniert? So privat auch? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Die nimmt dir das natürlich jetzt auch sehr übel und die Geschichte ist nun auch passé, ne? Ja, weil sie wurde ja auch versetzt. Klar, für sie war das natürlich auch eine ganz peinliche Angelegenheit. Sie wollte dir ja helfen, ne? Ja, sie wurde versetzt und zum anderen Grenzbezirk hin. Mhm. Mittlerweile darf sie nicht mehr im Außendienst, macht nur noch Innendienst. Das heißt, du hast ihr auch noch ihre Karriere versaut? Ja. Ihren Beruf versaut. Wie lange lief denn dieses Techtelmechtel mit ihr? Schon. Im November vergangenen Jahres. Mhm. Übel. Ja. Übel. Wollen wir mal gucken, wie es ausgeht. Ich weiß es noch nicht, weil jetzt wurden die ganzen Folgen aussagen. Ich wurde jetzt verhört, also nochmal zu der Polizei gebeten. Da muss ich meine Aussage nochmal machen mit meinem Rechtsanwalt. Und jetzt warte ich eben ab, was da rauskommt. Also das war die Geschichte von Frank. Das genau würde er nicht noch einmal tun. Danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Tschüss, Frank. Michel. Michel, 19 Jahre. Ja, grüß dich, Domian. Heißt du wirklich Michel? Nein, ich heiße Michel. Michel. Ja, genau. Ist das okay, wenn wir dich Michel nennen? Nee, bitte nicht. Das hat der beide Ex-Chef schon gemacht. Das hat gereicht. Bei mir steht hier aber Michel. Also soll ich Michel zu dir sagen? Ja, sag Michel. Michel. Michel, also was ist es bei dir? Bei mir ist es, ich war mit einer 13-Jährigen im Bett, als ich 18 war. Mhm. Und habe daraus eine Anzeige wegen sexuellem Missbrauch von Kindern gekriegt. Oh weia, oh weia. So sieht's aus. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Wie ist es überhaupt zu diesem körperlichen Kontakt gekommen? Ich habe sie früher bei CB-Funk kennengelernt. Wir haben uns getroffen, waren uns auf einen Blick auch sympathisch. Ich möchte direkt vorweg sagen, dass sie etwas frühreif ist. Zur Entschuldigung. Zur Erklärung und zur Entschuldigung sagst du das vorweg? Ja, ja, sicher. Ja, ja klar, mir ist das natürlich auch peinlich. Ja, klar, ja, ja. Und naja, dann ist es halt passiert nach einiger Zeit. Ja, wie lange war diese einige Zeit? Wie lange habt ihr euch beschnuppert, bis es dann passiert ist? Oh, beschnuppert, ich würde sagen so 2 Monate. 2 Monate, Weil da war noch eine relativ große Hemmschwelle dabei. Aber dir war da auch schon klar, dass sie erst 13 ist? Mir war es klar, ja. Mhm. Und waren die Eltern eingeweiht in dieses Verhältnis, was sich da anbahnte? Sagen wir es so, die Eltern haben mir die Kondome noch angeboten. Ihre Eltern haben dir die Kondome angeboten? Ja, sicher. Das heißt, das war alles ganz offen und du bist auch zu denen nach Hause gegangen? Zu dem Mädchen nach Hause? Richtig, ich hatte von den Eltern die Möglichkeit gekriegt, nach 2 Wochen dort zu übernachten. Mhm. Im selben Bett. Also so, im selben Bett. Haben die gar nichts gegen gehabt? Gar nichts gegen. Jetzt, ist es einmal passiert? Hast du einmal mit ihr geschlafen? Nee, ich schätze, 2 oder 3 Mal war das. Also nicht allzu oft. So, weil so, und wer hat dich dann angezeigt? Ja, da möchte ich noch mal, muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar gab es da noch eine Person, die mit ihr geschlafen hat. Mhm. Diese Person ist 34 Jahre alt. Und ich habe ihn damit aufgezogen, habe ihn überall damit schlecht gemacht, obwohl ich natürlich in der Hinsicht kein Deut besser war. Woher wusstest du das denn? War das Sie haben es mir beide gesagt. Also, verstehe ich jetzt nicht. Also dieser 34-jährige Mann, hatte der mit deiner damaligen Freundin geschlafen, richtig, bevor du es getan hast? Nein, nein, hinterher. Hinterher. Mhm. So, und mir hat das natürlich nicht gepasst, weil das sind dann 20 Jahre Unterschied. Er könnte der Vater sein. Mhm. Und ich habe ihn dementsprechend dann auch schlecht gemacht. So, und dann habe ich halt eines Tages von ihm ein paar über die Mütze gekriegt. Mhm. Und habe eine Anzeige gemacht wegen Körperverletzungen. So, mhm. Und bei der Polizei muss man natürlich dann angeben, aus welchem Grund man geschlagen werden könnte. Mhm. Da habe ich das halt angegeben, dass er mit dem Mädel im Bett war. Mhm. Und ja, und dann kam sofort, ob das bei mir auch zutrifft und so weiter, ja. Dann wurde dieser Herr vorgeladen bei der Polizei und hat... Wie, ob das bei dir auch zutrifft? Du hast das dort der Polizei noch nicht erzählt, dass du auch mit dem Mädchen im Bett warst. Doch, da haben sie auch nachgefragt. Ob du auch mit dem Mädchen im Bett warst? Ja, sicher. Wieso haben die das gefragt? Das liegt doch gar nicht nahe, das zu fragen. Keine Ahnung, frag mich nicht, Domian. Oder hatten die, oder hatte der, hatte, ne, erzähl mal weiter. Ich hatte angegeben, dass meine Ex-Freundin war. Mhm. Ach so, alles klar. Naja, und dann haben sie daraus halt auf diese Person hin auch eine Anzeige gemacht wegen Missbrauch von Kindern. Mhm. Was aber meiner Meinung nach jetzt gefallen gelassen wird, weil keine Zeugenaussagen da sind. Das heißt, die Familie und das Mädchen selber stehen auch auf die Seite des Herren, sagen auch, da ist nichts passiert. Mhm. Naja, und das im Endeffekt bleibt dann alles bei mir hängen. Mhm. Also du hast eine Anzeige bekommen, du bist jetzt 19 Jahre alt. Ich bin jetzt 19. Läuft das Verfahren noch? Das Verfahren läuft noch in vollem Maße, ja. In vollem Maße. Das ist ja eine harte Geschichte. Die Eltern haben dir quasi Kondome angeboten und du durftest da schlafen. Aber das kannst du ja gar nicht beweisen, ne? Das ist das Problem jetzt wahrscheinlich. Nee, beweisen nicht, also nicht mit Zeugenaussagen. Ich habe das natürlich auch meiner Mutter erzählt. Mhm. Und Aber es ist schon eine seltsame Geschichte, wenn ich jetzt das höre mit dem 34-jährigen Mann. Was ist denn das für eine Konstellation? Und die Eltern wussten davon auch? Ja, am Anfang wussten sie es nicht, aber er hat es dann dem Vater selber gesagt. Und das hat den Vater nicht erschüttert? Ja, sagen wir mal so, der Vater hat ein starkes Alkoholproblem. Mhm. Und als das ihm gesagt hat, war er, glaube ich, auch im leicht alkoholisierten Zustand. Mm, mm. Und hat das auch, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen. Aber scheint für ihn, für die ganze Familie doch okay zu sein, nehme ich mal an. Also das ist eine üble Geschichte. Das Mädchen, mit dem du geschlafen hast, wollte auch damals, voriges Jahr, mit dir schlafen. Sie wollte, sicher. Du hast keinen Druck auf sie ausgeübt. Nee, das brauche ich nicht. Überhaupt nicht. Mm. Nein, keine weiter. Hast du denn einen Rechtsanwalt? Ich habe auch einen Rechtsanwalt. Mm, mm. Wobei das mit der Kostensache jetzt was anderes ist, weil ich nicht mehr zu Hause wohne. Mhm. Da sind natürlich dann auch Streitigkeiten aufgezogen und so weiter jetzt. Naja. Wann ist der Prozess? Da steht noch kein Datum fest. Also geschätzt wird auf, ich schätze mal, Mai, Juni. Mhm. Würde mich interessieren, Michel, meldest du dich nochmal bei uns und erzählst, wie das ausgegangen ist? Kein Problem, kann ich machen. Versuch mal durchzukommen. Alles klar, du mehr, ne? Bis denn. Okay, ich merke mich. Tschüss. Ne? Peter, 21 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was bereust du? Was würdest du nicht wieder tun? Ja, ich habe das Problem, dass ich damals in der Schule einen Kollegen, also so einen Schulkameraden, ziemlich oft fertig gemacht habe. Was heißt denn fertig gemacht? Zusammengeschlagen? Ja, nein, geschlagen habe ich ihn nicht, sondern also ich habe ihn verbal fertig gemacht. Mhm. Also er war so... Wie alt war der da? Wir waren 14 und 15. Mhm. Und über wie viele Jahre zog sich das? Das zog sich über knapp 2 Jahre. Mhm. Und also du hast so, ja, kann man vielleicht sagen, Psychoterror auf den ausgeübt? Ja, kann man ungefähr so sagen. Also es war halt so, wenn er morgens zur Schule kam, dann, aha, da kommt der Stinker. Und wenn er im Unterricht was gesagt hat, dann ging es halt gleich los. Sag mal, so was Doofes kann man eigentlich gar nicht sagen. Also du hast ihn auch lächerlich gemacht vor den anderen? Genau. Mhm. Ja. Und er war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren? Ja, er hatte eigentlich keine Chance, sich zu wehren. Mhm. Weil er per se schon Außenseiter war, auch in der Gruppe, in der Klasse? Ja, Er war erstens war er in der Klasse schon Außenseiter sowieso. Mhm. Und zweitens hatte er auch noch den Nachteil, dass er auch schulisch nicht allzu gut die allzu besten Leistungen gebracht hat. Und wenn er dann mal was gesagt hat, dann waren das natürlich nicht gerade die allerbesten Dinge. Und da war sozusagen mein Einsatzpunkt. Und da konnte ich ihm richtig schön einen reinwürgen. Also du hast ihn so richtig gequält. Das kann man sich gut vorstellen, weil viele von uns sicher in der Schulzeit auch solche Sachen erlebt haben. Vielleicht nicht am eigenen Leibe erfahren mussten, aber irgendwie so Zeuge waren von solchen Geschichten, Verhaltensweisen. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Das hat mir Spaß bereitet. Aber warum hat dir das Spaß bereitet? Das machen ja meistens Leute, die selbst auch Probleme haben, um irgendetwas zu kompensieren, von sich abzulenken. Was war denn dabei mit dir und bei dir los? Also mit mir selber war eigentlich in der Hinsicht eigentlich gar nicht so viel los, dass ich jetzt irgendwie selber Probleme hatte, sondern warum für mich war es eigentlich mehr so eine Profilierung vor den anderen, um denen zu zeigen, seht mal, was ich besser kann, was der nicht kann. Ja gut, aber wenn man sich schon profilieren muss und will, dann das resultiert ja meistens schon auch aus einem Komplex heraus. Nee, das sehe ich nicht so. Weil, also damals habe ich es nicht so gesehen, sondern ich habe dann mehr so gedacht, ich habe das Gymnasium als ein Institut gesehen, wo Leute hingehen, die dann später irgendwo was Großes werden wollen. Mhm. Und ich habe ihn sozusagen als Typen gesehen, der das nicht schaffen würde. Mhm. Also du hast darüber geurteilt, der gehört hier gar nicht hierher. Genau, und das wollte ich halt an die anderen weitergeben. Mhm. Aber es stellt sich schon die Frage, warum spielst du dich da als moralische Instanz auf und warum willst du das an andere weitergeben? Genau. Also körperlich ist nie was passiert, sagst du? Nee, körperlich. Nein, ich bin nicht der Typ, der jetzt körperlich irgendwie jemandem zeigen würde, hier, ich bin auch noch stärker als du. Sondern es ist mehr so gewesen, dass ich dann auf andere, mit einem anderen zusammen haben wir dann halt angefangen, einmal so sein Fahrrad ein bisschen auseinanderzuschrauben. Mhm. Das sind 2 Jahre, lief die ganze Geschichte, sagst du? Ja. Ungefähr. Ja. Hast du dich dann irgendwann bei ihm entschuldigt? Nee, habe ich nie gemacht. Bis heute nicht? Nee, bis heute habe ich mich nie mehr. Ich habe dann auch den Kontakt zu ihm verloren. Also es war dann so, dass ich dann von der Schule runtergegangen bin, beziehungsweise es war dann so, dass dann auch den Lehrern aufgefallen ist, dass ich dann wesentlicher Bestandteil bin, der die Klasse gegen ihn aufhetzt. Und von daher wurde mir dann auch empfohlen, die Schule zu wechseln. Ach so, das ist natürlich dann auch schon ganz klar, ne? Wenn die Lehrer dir das schon empfehlen. Ja. Das ist eine klare Schuldzuweisung, ne? Dass du wirklich das Arschloch warst, ne? In der Gruppe. Ja, das weiß ich auch im Endeffekt, dass das Arschloch war. Warum bereust du das heute? Warum sagst du, das würde ich nie wieder tun? Weil ich finde es einfach asozial. Menschen, denen es und das war bei ihm der Fall, Menschen, denen es nicht leicht fällt, sich in einer Masse irgendwie darzustellen und in einer Masse zu leben. Aber wenn du das heute so siehst, wenn du so eine Einsicht hast, jetzt auch mit 21, wieso hast du denn nicht mal, auch so für dein eigenes Gewissen, wäre das doch vielleicht ein gutes Gefühl, mal versucht, seine Adresse rauszukriegen und dich vielleicht mal zumindest brieflich, schriftlich zu entschuldigen? Ja, wäre wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Weiß ich jetzt also nicht, also ob ich das jemals machen würde, weil werde ich vielleicht machen. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Peter, danke für deinen Anruf. Ja, ich bedanke mich. Tschüss. Jo, ciao. Das war unsere Sendung. Das würde ich nie wieder tun. Ich bereue ja wirklich Menschen, die immer so ganz groß sagen, ich bereue in meinem Leben nichts. Ich finde alles toll. Ich stehe zu allem. Ich kann es nicht verstehen. Also ich stehe nicht zu allem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Naja, also wir haben jetzt viele Leute auch gehört, die auch nicht zu dem stehen oder das gut finden, was sie gemacht haben. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen sind wir mit einer offenen Telefon-Talkshow da. Und offen heißt, das erzähle ich kurz auch den Leuten, die heute jetzt zum allerersten Mal uns sehen, offen heißt, ihr könnt dann anrufen hier bei mir und euch mit mir über jedes Thema unterhalten, das euch interessiert. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen, ist die Leitung geschaltet. Und um 1 sind wir dann wieder da, hier im Radio, bei 1 Live und auch im WDR Fernsehen. Ich wünsche einen schönen Nacht und sage bye bye. Bis morgen.